Dialoge, Seite 12. Du siehst wohl, dass in den Staaten der Grundsatz des Rechtes von dem des Vorteils beherrscht wird, und aus diesen Betrachtungen ergibt sich, dass das Gute aus dem Bösen hervorgehen kann, dass man zum Guten auf dem Wege über das Böse gelangt. Ich wende weniger Aufmerksamkeit dem Guten und Moralischen zu als dem Nützlichen und Notwendigen. Alles ist gut oder böse, je nach dem Gebrauch, den man davon macht, und dem Nutzen, den man daraus zieht. Der Erfolg rechtfertigt die Mittel.